Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier auf der Radio LoRa 92.4 in München in der Schwanthaler Straße 81 im Erdgeschoss. Das ist doch immer wieder neu für mich. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen. Und neben mir zur rechten Seite steht der Jürgen Greiner. Und gesprochen hat gerade die Sabine Heisner. Unser Thema, zu dem der Jürgen jetzt eine Einleitung geben wird, ist heute Genesung. Außerdem möchte ich zu diesem Thema begrüßen ganz herzlich die Helga, die uns zuhört, und der Jochen, der uns heute Abend zuhört. Ja, Genesung. Also, wenn wir heute in die Medien und die Zeitungen reinschauen, dann sind diese voll mit Schilderungen von Problemen und Missverhältnissen in unserer Welt. Ob das jetzt die Ukraine-Krise ist, ob das die IS ist, Syrien, Flüchtlingsströme, die NSA oder auch die NSU, Pegida, AfD, FIFA, Josef Blatter, Streiks bei Bahn, Tikitas, Piloten, Post. Viele, viele Themen und alle drücken aus, dass es Missverhältnisse in unserer Welt gibt und in unserer Gesellschaft. Und Missverhältnisse sind auch so etwas Ähnliches wie vielleicht auch Krankheiten. Und der Weg, um das zu verbessern, ist die Genesung. Die Genesung kennen wir natürlich vom Individuellen, wenn wir krank sind. Und deswegen wollen wir auch zuerst einen Blick auf die individuelle Genesung legen. Und Jochen Balzer und Helga Dörries, die waren unsere Gesprächspartner, haben über ihre Erfahrungen in dem Bereich erzählt. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen das Thema weiten, dass wir die Begriffe Krankheit, Gesundheit und Genesung in einem größeren Kontext nehmen. Man kann auch sagen, sozusagen einen erweiterten Genesungsbegriff, wenn man jetzt Josef Beuys analog heranzieht. Und wir versuchen dann vom Kleinen fürs Große zu lernen und universelle Prinzipien, die im Kleinen wirken, auch fürs Große dann anzuwenden. Heute ist in der Technik unser Felix Jakowitz. Ja, dann beginnen wir, bevor wir einsteigen, mit Musik. Wir hören den italienischen Rapper G. Monello und sein Titel passend, bevor wir hier wirklich in die Schuhe eines Kranken einsteigen, In My Shoes. Avevo, l'ho lasciata andare perché avevo da fare se non uscivo. Ci riuscivo, facevo un giro, la prendevo tanto grossa. La maglietta rosa, amico Marco te lo dico. Quanto odio il mio tabacchino e quello che continuo a vendermi. Faccio prima smette, prima che manette. Credimi, appartono quei sogni da ragazzino. Scrive, non ci credo, mi compiaccio. Non ti piaccio, poco ghiaccio. In quel zinc beef bevo lì, c'ho calore alto. Cambio strada, sta stronza non mi serve un cazzo, è una spallata. Ne sai di me, cambia la sorte, solo la morte mi apre le porte. Finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe. Che ne sai di me, che ne sai di me, me. Che ne sai di me, cambia la sorte, solo la morte mi apre le porte. Finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe. Che ne sai di me, che ne sai di me. Ja, dann schauen wir uns mal die Genesung auf der individuellen Ebene an, und zwar aus der Perspektive einer Person, die durch eine Krankheit geschritten ist oder schreitet. Dazu haben wir ein Gespräch mit Jochen Balzer geführt. Du warst in den letzten Monaten jetzt längere Zeit krank gewesen. Wir hatten das auch beiläufig in unseren Sendungen erwähnt gehabt, und du bist jetzt auf dem Weg der Genesung. Wie hast du die Genesung oder den ganzen Prozess für dich erlebt? Ja, also das Markanteste an diesen Erfahrungen ist erstmal für mich, wie mich das Krankwerden rausgerissen hat aus einer Bezugswelt, möchte ich mal sagen. Aus der Bezugswelt, wo ich halt so wirklich vorher außerordentlich fleißig funktioniert habe. Und dann hat es natürlich auch wirklich ein paar Takte gedauert, bis ich da überhaupt verstand, dass sich jetzt was ganz Gravierendes verändert hatte. Ne? Also ich hatte erst so den Eindruck, naja, also morgen, übermorgen kann ich wieder in die Arbeit gehen. Das war alles sehr anders. Und dann merke ich auch so rückblickend, dass eben dieses Krankwerden mir ermöglicht hat, Verbindung wiederzufinden zu ganz anderen Schichten meines Daseins. Also Schichten, wo ich denke, die sind sicher normalerweise auch da, aber da habe ich nicht so den Raum, die Aufmerksamkeit dafür. Was sind das für Schichten, denen du da so besonders Aufmerksamkeit schenken durftest oder musstest? Naja, im Grunde Himmel und Erde, könnte man mal sagen. Also das eine ist so, es gab vielleicht zweimal so Situationen, wo wirklich Gefahr für mein Leben da war. Und diese Überraschung, dass eigentlich das Resultat bei mir aus diesen Erlebnissen eher Beglückung als Erschrecken ist. Ja? Also eben, man könnte sagen, wie neu geboren. Ja? Dankbarkeit. Ja? Was aber für mich auch so die Frage in die Nähe rückt, ob eben diese Welt des Unsichtbaren, die einem da näher rückt, dass wir uns vielleicht vor ihr gar nicht so fürchten müssen. Ja? Also das ist erstmal auffallend für mich. Ich erinnerte mich dann auch, dass ich als Kind, als jüngerer Mensch, da gab es auch schon mal sowas, fast sowas wie Sieg über den Tod. Also sowas Sieghaftes, kann man sagen. Ja, aber etwas Sieghaftes, was jetzt nicht persönlich ist, sondern einfach etwas, was dann da ist. Gut, man kann sagen, wie neugeboren und sich dann wundern, warum das wie neugeboren sein so ist. Also Krankheit und Genesung als Weg zur Erneuerung? Ja, und vor allem auch als Weg, Kontakt zu finden, eben zu Lebensgefühlen, die lang verschüttet waren. Ja? Und plötzlich sind sie wieder da. Es ist wirklich ein intensiver Prozess der Selbstbegegnung. Was ist dir so bedeutend an diesen Begegnungen gewesen? Was ist das, was empfindest du da wichtig für uns alle? So etwas zu erleben? Ja, also wichtig finde ich, dass dann musste ich ja operiert werden. Und ich hatte einen Riesenbammel davor und hatte dafür auch Gründe. Also ich fühlte mich erschöpft und dachte mir, hoffentlich geht das gut. Und dann gab es zum Beispiel einen Traum. Der Traum war fast ein bisschen lustig und hat mich sehr beruhigt. Ja, das war erstmal so ein Indiz, ne? Die Operation ist sowas Ähnliches, war die Botschaft wie die Erneuerung eines Fußbodens. Ja? Und tatsächlich tauchte dann eine Freundin auf, die hat nämlich wirklich meinen Parkettfußboden mit einem Bekannten zusammengelegt. Und das war ganz toll, als ich eingezogen bin. Und tatsächlich, das tauchte so auf, also so eine Beruhigung durch einen Traum. Und dann so im Zugehen auf die Operation plötzlich die Entdeckung, da ist etwas in mir, da ist eine gute Kraft in mir und die macht sich jetzt bemerkbar. Und ich brauche eigentlich nur darauf hören, ja. Und bin da erstaunlich ruhig eigentlich dann auf die Operation zugegangen. Und das zeigt mir einfach, wir sind viel weniger allein, als wir denken, ja. Also es gibt wirklich eine unsichtbare, eine geistige Dimension der Wirklichkeit. Und ich sag mal, es stehen uns Wesen bei. Und die lassen uns nicht allein in so einer Zeit, in so einer Situation. Und da gewinnt man auch eine gewisse Sicherheit, dass man eben merkt, gut, solange es richtig ist, dass ich auf der Welt bin, da helfen die mir, dass ich auf der Welt sein kann. Und wenn es mal anders ist, dann ist es eben anders. Ja? Aber da auch so eine Ruhe zu finden. Also das ist so die eine Seite. Dann das Zweite vielleicht noch, wie wichtig es ist, dass Menschen an einen denken. Ja, also wie ich das wirklich in der Zeit, wo ich dann da lag, ich musste ewig lang warten, bis ich dann in den Operationsraum gebracht wurde, aus Gründen, weil irgendwas dazwischen kam. Und dann einfach so zu spüren, Menschen denken an mich. Ja, Und auch das, dass man das so spüren kann, also ich meine, das ist nicht normal für mich. Und dann das Dritte, und deswegen meinte ich vorhin Himmel und Erde, also es wäre jetzt vielleicht alles mehr dem Himmel zuzuordnen, aber dann auch nach der Operation die ganz klare Beobachtung, jetzt übernimmt, man könnte sagen, mein Lebensleib das Ruder. Ja? Also jetzt ist mir Lesen eigentlich zu anstrengend und selbst telefonieren. Das war nachdem die Operation. Ja. In diesem ganzen Prozess wurde also wirklich dann ein ganz anderes Zurückziehen gefragt gewesen ist zur Genesung. Ja, richtig. Und da eben auch zu merken, so mein Organismus, der weiß auch ganz gut, was jetzt gerade nötig und richtig ist. Da habe ich so, wie so eine Art ja, Autopiloten, würde man vielleicht heutzutage sagen, aber das ist eigentlich kein schönes Wort. Aber ich meine so, man kann sich da auch wieder einer inneren Steuerung, einem inneren Ratgeber anvertrauen. Und ja, dann geht alles so Schritt für Schritt. Aber es ist auch so, zum Beispiel vor einer Woche war ich noch mehr unsicher, ob ich über diese Dinge überhaupt wieder reden kann, weil das ist auch so ein Aspekt, dass man sehr stark spürt, denken, sprechen, organismischer Zustand, alles das ist eine ganz enge Lebensverbindung. Und im normalen Bewusstseinszustand merke ich das nicht so stark. Da habe ich stärkere Abgrenzungen. Ne? Und das ist alles gar nicht so da. Man ist viel tangierbarer, ne? Und muss dann auch ein bisschen aufpassen natürlich. Bis dahin, dass ich bestimmte Nachrichten auch nicht an mich rankommen lassen konnte. Bestimmte Qualitäten, das war einfach, mussten draußen bleiben für die Zeit. Also was ich darin so höre, ist, dass es gut ist, wenn man ein Vertrauen zum Genesen auf der einen Seite hat, auch die Verbindung dann auch mit dem Umfeld und sich dort auch durchaus fallen lassen kann und fallen lässt. Was ich als Außenstehender in deinem Genesungsprozess vor der Operation wahrgenommen habe, war, dass du dir viel Aufmerksamkeit und Zeit über den richtigen Weg, also auch eine Analyse und eine Betrachtung der Verschiedenartigkeiten, ein feinsinniges Abstimmen und Hineinhorchen in dich, dass du dir dafür viel Zeit gegeben hast. Und dass das vielleicht auch ein wichtiger Teil eines guten Genesungsprozesses ist, sich Zeit zu lassen und wahrzunehmen und auch verschiedene Aspekte abzuwägen, die man von außen hört, die an einen herankommen. Naja, es war, glaube ich, weniger, oder man kann darüber streiten, also ich würde eher sagen, die Krankheit hat mir viel Zeit gegeben. Also von mir aus wäre ich durchaus, wollte ich viel früher zum Beispiel operiert werden und das ging dann einfach gar nicht. Ne? Also man muss sagen, zunächst mal habe weniger ich mir viel Zeit gelassen, als dass die Krankheit mir viel Zeit gegeben hat. Das ist dann Lebenserfahrung, dass ich mir gesagt habe, alles, was in dieser Zeit passiert, ist ein Gesamtprozess und es kamen einfach bestimmte Themen auf. Das, was mir da passiert ist, das stellte einfach bestimmte Lebensthemen mit Wucht vor mich hin. Und da war mir dann schon klar, also wenn ich da irgendwie jetzt weiterkommen will und durchkommen will, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Genesung ist ja nach deinen Worten ein sehr, sehr langer Prozess. Und wenn ich das jetzt gerade richtig gehört habe von dir, dann warst du so eine Art von roh, aber im Sinne von komplett offen nach der OP und empfindsam in dem Sinne, wie ich das noch nicht empfunden habe vielleicht oder du das noch nicht empfunden hast nach der OP, diese Empfindsamkeit in der einzelnen Zelle, im kleinen Zeh oder sonst wo am Körper, dass das so offen war, dass du eben, wie du schon sagtest, so gewisse Dinge gar nicht tun konntest, wie lesen oder Nachrichten hören oder dergleichen. Das heißt, wir werden als Mensch im Genesungsprozess so weit in eine Geburt geworfen, ja, dass es dann eben auch eine ganz lange Zeit benötigt, um überhaupt wieder, ich sag jetzt mal, stabil zu werden. Ja, wobei, Sabine, was ich so interessant fand, war, es gab immer eine Instanz, sage ich jetzt mal, die mir sagte, was jetzt gut ist. Also das war also weniger so, dass ich jetzt mich entschieden hätte, jetzt versuche ich mal zu vertrauen oder so, sondern ich entdeckte einfach, dass es eine Führung gab, sozusagen, ja, der ich mich anvertrauen konnte. So. Und dass die auch im Zugehen auf die Operation hervortrat. Sie war einfach plötzlich da. Und das ist vielleicht auch das, wo du vorher gefragt hast, Jürgen, was ist denn für andere vielleicht wichtig, dass ich eben merke, merkwürdig, wenn man auf solche Zeiten zugeht, man braucht sich noch nicht mal vornehmen, sich anzuvertrauen, sondern man findet einfach Kräfte, denen man vertrauen kann, in sich oder in und um sich. Ja, und das ist das Schöne auch, also dass man mit diesen Sphären der Wirklichkeit in Kontakt kommt. Ja? Während man sonst ja rumrennt, Termin dies, Termin das und so, Weltuntergang hier und dort, ja. Und das ist ein Unterschied, ja. Und ja, dann möchte ich vielleicht noch eins sagen, dass nämlich selbst, ich war ja dann in diesem Klinikum Großhadern und eine Menge Apparatemedizin und eine Menge Chemie, und dass selbst an solchen nicht einfachen Orten Heilungskräfte präsent sind, ja, das war auch überraschend, ja. Und ich bin auch natürlich den Menschen dankbar, die mich dort da begleitet haben. Soweit Jochens Ausführungen und Schilderungen über seine Erfahrungen. Bevor wir dann danach Erfahrungen aus der Begleitung von Genesung hören, hören wir den Titel Open Your Mind Reggae von dem finnischen Interpreten Robert Aitiz. Als nächstes haben wir ein Gespräch geführt mit Helga Dörries. Sie ist Pflegende für Alte und Demenzkranke und Kranke. Helga, du hast mit Menschen im Alter zu tun, die krank oder dement sind, die du zum Teil in Heilung begleiten kannst. Aber nicht immer alles ist auch heilbar. Und das ist auch manchmal eine Herausforderung. Was erlebst du da? Ja, da gibt es Situationen, die sind kaum zu bewältigen. Also bewältigen ist ein hässliches Wort. Die sind sehr, sehr schwer, wenn man zum Beispiel mit Dementen zu tun hat, die ja in irgendeiner Weise die Welt auf den Kopf stellen mit ihren Äußerungen, dass man da mitunter gar nicht weiter weiß und sehr, also in einem fast verzweifelten und bittenden Zustand ist und absolut keine Methode anwenden kann. Und dann steht man da und solche Menschen sagen einem die unsinnigsten Sachen und man möchte helfen und weiß nicht, was tut man jetzt, wie kann man helfen. Und da gibt es Momente der ganz, ganz großen Hilflosigkeit. Und ich habe immer wieder erfahren dürfen, dass diese Hilflosigkeit, dieses sich nicht auskennen in diesen Situationen. Also wenn man diese Hilflosigkeit aushält und überhaupt nichts hat, dann ist es mir immer so gegangen, dass ich einen Moment beiseite getreten bin und wirklich diese Hilflosigkeit ausgehalten habe. Also es ist ein sehr, sehr nackter Zustand. Man hat nichts, gar nichts. Und nach 4 Minuten geht man wieder zurück zu ihnen, tritt an ihre Seite und es geschieht ein Wunder. Etwas hilft. Was dieses Etwas ist, weiß ich nicht. Vielleicht eine Sammlung von einem selber, aber da sind auch Hilfen, die einen kennen in dieser Hilflosigkeit. Da gibt es wirklich Hilfen, die kennen einen und man tritt in die Situation ganz neu, mit einer Kraft und es kann etwas Erlösendes geschehen. Und dieses Erlösende ist dann auch wirklich eine Art von Genesung. Das heißt also, dass du in das Präsentsein hineintrittst, den Moment annimmst und innehältst und dass aus dem Moment heraus dann etwas in dir in Erscheinung kommt, was dir als das Stimmige und Richtige erscheint zu tun. Das hilft zum einen mal demjenigen, den du betreust, dem Dementen, und andererseits ist es auch etwas, was dir eine Form von Erkenntnis, Eingebung, was dir einen Erkennungsmoment gibt. Auch ein, ja, kann man das auch als ein Heilen betrachten, dann bei dir? Ja, Jürgen, das ist, glaube ich, wirklich so, wie du schon sagst, also eine Präsenz. Aber was ist das, ja? Na gut, es ist eine Geistesgegenwart, aber dann kann man wieder fragen, was ist eine Geistesgegenwart? Und ich würde sagen, in diesem Augenblick mit diesen sehr kranken, hilflosen Menschen, die ja jetzt was Erlösendes brauchen, da ist es so, und das kommt mir jetzt gerade in dem Moment, als du mich so fragst, ich bin selber in dem Moment oder ich werde in dem Moment selber krank. Und in diesem kurzen Moment des Krankseins, des Verzweifeltseins, des Nicht-Helfen-Könnens, ich würde sagen, sammeln sich meine ganzen Nerven, die auseinandergestoben sind, also aus einem Zentrum weggeflohen sind in meiner Angst eigentlich, sind die geflohen. Und jetzt tue ich etwas wahrscheinlich. Ich sammle diese zerstäubte Nerven und vielleicht auch Zellen, die sammle ich zu einem Zentrum. Also man sagt, ich konzentriere mich, aber ich würde sagen, ich zentriere etwas. Ich sammle mich in einer Weise, die mir sonst nicht zu Gebote steht. Und das schafft eben diese Kraft, die dann vermag zu helfen. Also was mir dabei auffällt, ist, dass das sehr viel Ähnlichkeiten mit dem Prozess hat, den wir in der Februarsendung auch beschrieben hatten, den ich kennengelernt habe bei Otto Scharmer mit der Theorie U. Also dieses Innehalten und Schauen, was kommt, was in Erscheinung treten mag von dem Außen. Was ich so raushöre, ist, dass das eine Stärke ist, die du dann erreichst. Ja, wenn du deinen Prozess beschreibst, Helga. Ja, das ist auch eine Stärke, die du natürlich nicht von dir kennst. Also so im kognitiven Kopf, richtig, ja? Sondern das ist eine Stärke, die dann erst überhaupt entstehen kann, ja? Ja. In unserem Vorgespräch habe ich mir eine Notiz gemacht gehabt. Und zwar hattest du über das Thema Spüren und Eingestehen der Krankheit gesprochen gehabt. Ja. Das heißt also, dass wir, dass es auch durchaus einen Prozess braucht, vielleicht gerade im Zusammenhang mit Demenz, dich einzugestehen und wahrzunehmen, aber vielleicht nicht nur auf das bezogen. Vielleicht magst du darüber... Dieses Eingeständnis des Krankseins, das findet, also muss ja in erster Linie bei einem selber stattfinden. Dieses wirklich Eingestehen sich, jetzt geht es nicht mehr, jetzt bin ich krank. Und ich würde sagen, das gilt auch für unsere ganze erschöpfte Gesellschaft. Es geht bis zu den Politikern, dieses Eingeständnis, da ist etwas grundlegend erkrankt, ja. Mhm. Das ist ganz wichtig. Da beginnt ja eigentlich erst dieses Heilwerden auch. Und dann ist ja noch etwas sehr Schönes, also in diesem Prozess des Genesens, da besinnt sich ja immer das Ich auf ein Du. Also wenn der Erkrankte wirklich Genesung erlebt, dann kann er dieses Heilsein, diese Heilkräfte gar nicht für sich behalten. Das ist ganz unmöglich. Er kann also Heilendes, was er an sich erfahren hat, gar nicht für sich behalten. Er gibt es weiter. Er gibt es weiter an sich selber, an die Umwelt und wie in meinem Werdegang durch eine ganz schlimme Erkrankung oder auch mehrere, dass man sich mit diesen Heilkräften also schenkt an eine Umwelt, die, ich würde sagen, im weitesten Sinne verschenkt und sich einsetzt für ein Heilwerden unserer Gesellschaft, unserer Erde und der Schöpfung. Also dass man das Geschenk der Heilung, der Genesung wieder dem Ganzen zugutekommen lässt? Man kann es nicht für sich behalten. Also mir ist es so ergangen. Ich war vorher ein anderer Mensch, sehr ichbezogen. Aber ich hatte eben, ich kann ruhig sagen, eine sehr schwere Krebserkrankung und habe da wirklich das Wunder der Heilung erfahren, ohne Chemo und all diese anderen Behandlungen, die ich abgelehnt habe. Und ja, eine Art Auferstehung. Und wenn man das nun ganz wirklich erlebt, ganz tief erlebt, dann kann man diese Kraft, ich sage jetzt ruhig mal, der Auferstehung nicht für sich behalten. Und ich würde sagen, in unserem Zeitalter sollten wir das auch nicht im Christlichen belassen und bei dem Christus belassen, sondern wir könnten fast sagen, wir sind die Auferstehung und das Leben. Also die Menschheit. Die Menschheit, genau, das wünsche ich mir und uns allen. Jetzt haben wir die verschiedenen Betrachtungen auf der individuellen Ebene gehabt. Im nächsten Schritt nach der Musik werden wir Richtung der kollektiven Ebene gehen, der gemeinschaftlichen Ebene. Zuvor eben Musik von dem Indie-Pop-Artist, dem amerikanischen Indie-Pop-Artist Maydalyrnyris, und zwar Let's Restart. Hat jetzt diese Musik zum Beispiel total gepasst mit diesem Restart, mit diesem Ruhigen. Das kommt ganz gelegen aus einer doch sehr unruhigen Phase, sage ich mal, dieser Genesungsweg. Das ist ja keine Ruhe in dem Sinne. Und mir fällt auf bei diesen beiden Gesprächen, dass das Wort Hilflosigkeit zumindest bei Helga im Raum stand. Beim Jochen war es ein bisschen verdeckt, der hat nicht direkt gesagt. Aber wenn ich diese Hilflosigkeit zulasse, ich als Individuum, dann muss eigentlich für mich, wenn ich an mich denke, etwas Neues entstehen. Ja, aber wir brauchen ja nicht nur die individuelle Ebene, sondern wir müssen es auch gemeinschaftlich, diese Hilflosigkeit, zulassen. Und ich würde jetzt mal gern noch ein bisschen über die Begriffe eigentlich noch so ein bisschen die erweitern. Normalerweise verstehen wir eigentlich unter Genesung die Wiederherstellung eines Zustands von Gesundheit. Ich würde es hier eher so in die Richtung eine Verbesserung eines Zustandes formulieren, weil vielleicht diesen absoluten Zustand der Gesundheit vielleicht gar nicht so gibt. Auch grundsätzlich mal haben wir weniger so die polaren Situationen zwischen dem, dass etwas gesund oder krank ist, sondern dass es irgendwo zwischen gesund und krank ein Kontinuum besteht, in dem wir uns immer eigentlich befinden. Das heißt, es gibt immer Bereiche im Gemeinschaftlichen wie auch im Persönlichen, wo wir vielleicht uns nicht ganz so wohl fühlen, wo wir etwas verbessern können, wo wir Genesung erfahren können und auch wenn wir vielleicht insgesamt uns wohlfühlen. Und diese Achtsamkeit gegenüber dem, wo wir uns befinden, wie wir uns befinden, denke ich dann, dass es wichtig ist. Und wenn wir aus diesem Kontext heraus dieses Thema von dem individuellen Gesundwerden, Genesung, wirklich auf Gesellschaft, Verbesserung von Verhältnissen in Gesellschaft, sodass Gesellschaften wirklich besser miteinander umgehen können, dass Menschen ein besseres Miteinander finden, dass die Nachrichten über Flüchtlinge abnehmen können, dass wir auch an den Wurzeln arbeiten und nicht an der Oberfläche. Genau, da wollte ich eigentlich viel früher schon einsteigen. Es geht ja um das Symptom. Was kriege ich denn heute beim Arzt erzählt, wenn ich meine, ich hätte irgendwo ein Zipperlein, dann gehe ich zum Arzt und er behandelt das Symptom. Das kann er offensichtlich am allerbesten, aber er schaut mich einfach nicht an. Das hat auch mit diesen Nachrichten zu tun, die wir jeden Tag lesen. Ich lese ein Symptom, aber was steht dahinter? Die Fragestellung hatte Helga bereits in ihren Ausführungen ganz viel gebracht. Nochmal etwas zu hinterfragen. Das hat auch der Jochen gesagt, er hat es aber nicht in dem Sinne so gesagt, aber ihm ist das wahrscheinlich auch ganz viel begegnet. Und in diesem Zustand des Hinterfragens, des auf sich wirken Lassens, des auf sich zukommen Lassens, dort wird natürlich auch eine gewisse Offenheit, Schutzlosigkeit, Hilflosigkeit wahrgenommen. Und es ist auch wirklich die Fähigkeit und die Kunst, diesen Moment aushalten zu können, so wie das auch Helga beschrieben hat, wenn sie eben in den Moment kommt, wo sie nicht weiter weiß. Und wir sollten das ruhig zulassen. Trauer, Wut, Zerstörung, weil das in meinen Augen auch zur kollektiven Genesung dazu führt. Die Vergangenheit zeigt mir zwar sehr viele Kriege auf, aber das ist auch niedergeschrieben worden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch mitbekommen, dass viel, ich sag jetzt mal, ja, Genesung stattgefunden hat im Sinne von Heilern. Wir haben viel weiterentwickeln, definitiv. Und dennoch können wir noch weiter. Und das ist genau der Punkt, dass es eigentlich ist Gesundheit sowas wie ein Idealzustand, den wir eigentlich nie so ganz erreichen können, weder gemeinschaftlich noch persönlich, denn persönlich werden wir irgendwo in die Alterung kommen und die Zipperleins stellen sich ein. Ich lache den Jürgen gerade die ganze Zeit an, weil das dazugehört. Ja, also das Genesen und das Leben hat viele Höhen und Tiefen, das ist keine Frage, das lässt sich damit nicht vermeiden, aber die Frage ist einfach, wie wir trotzdem ein Betrachten durchführen, sodass wir es wahrnehmen und damit besser umgehen können, damit Verhältnisse besser werden. Genau, was der Jochen nämlich schon gesagt hatte in seinen Ausführungen, er hat es einfach geschehen lassen. Und dann entwickelt sich etwas. Also dieses permanente Tun ist wahrscheinlich auch nicht nur alleinig der richtige Weg zur Genesung. Was man auch sehen sollte, ist vielleicht, dass in dem Augenblick, wo Missstände vorhanden sind, wo ein Kranksein auch gesellschaftlich vorhanden ist, habe ich eigentlich gar nicht mehr so ganz die Wahrnehmung für die Situation, für was alles passiert. Und zum einen mal ist es deswegen vielleicht wichtig, dass man die Anregungen, Impulse von außen aufnimmt und zum anderen auch sich wirklich diesen Raum geht und zurückzugehen, zu genießen, damit aus der genesten Situation in dem Bereich eigentlich eine größere Klarheit und auch eine größere Fähigkeit entsteht. Es ist ja total überhaupt nicht neu, dass wir unterstützt werden, dass wir immer irgendetwas an unserer Seite, hat Jesus ja schon gesagt, haben, das uns unterstützt. So, und ich kann das sehen oder ich kann das nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen, aber wenn ich das jetzt mal auf die Menschheit übertrage, dann haben wir alle Unterstützung, immer und überall. Und ja, sehen ist wahrscheinlich schwierig, aber wie es Jochen wirklich beschrieben hat, dass er in bestimmten Momenten eine Verbundenheit gespürt hat, was er normalerweise auch nicht spürt, wie er sagte. Und das ist manchmal vielleicht das, dass wir Wahrnehmung, Wahrnehmung von Verbundenheit und dieses Gemeinschaftliche, dass wir das mehr einbeziehen, dass wir dort mehr Fähigkeit entwickeln, weil das ist auch ein Teil von Genesung, dass wir uns nicht nur als Individuen, als ja, Einzelmenschen wahrnehmen und verstehen, sondern dass wir uns wirklich als kollektiv wirkend spüren und verstehen. Und dabei müssen wir auch in die Stille gehen. Jeder, und ja, zwar als Kollektiv. Als Kollektiv, weil nur darüber können wir auch wahrnehmen, was wir für Schäden an unserer Welt, an unserer Umwelt begehen und wie wir auch letztendlich dann das Bestehen des Lebens auch wirklich erhalten können. Weil mit einem weiter wie bisher, da werden wir eigentlich als Menschheit keine optimistische Zukunft schaffen können. Ach, ich sehe so viele Lichter am Horizont. Ich glaube, das wird irgendwann funktionieren. Ich bin da auch ganz zuversichtlich. Es wird irgendwann funktionieren. Die Frage ist nur, gehen wir den harten Weg mit viel Verlusten und vielen Menschenleben und viel Mord und Totschlag? Oder gehen wir einen klaren, sehenden Weg, heilenden Weg oder genesenden Weg und lassen das einfach anders zu, dass was Neues entsteht, gemeinschaftlich. Ja, wir kommen dann jetzt gleich noch auf das Thema, wie diese Transformation dann auch durch vielleicht das Grundeinkommen Unterstützung erfahren kann, wie das wirkt. Aber zuvor hören wir die US-amerikanische Sängerin Jasmine Jordan mit dem Song Possibilities. Through, but your Possibilities are amazing waren gerade die Worte in diesem Song. Und nachdem alle Englisch sprechen, haben das auch alle verstanden. Und das können wir auch echt übersetzen auf uns alle. Ja, im Sinne der Möglichkeiten. Und da ist halt immer wieder unser darüber nachdenken, damit auseinandersetzen, was denn Grundeinkommen für Möglichkeiten schaffen würde. Und insbesondere eben für einen Prozess in unserer Gesellschaft, für das gemeinschaftliche Genesen, für die gemeinsame Fähigkeit des Innehaltens, der Stille und das wirklich nach Lösungen suchen, die der ganzen Gesamtsituation auf der Welt mehr entsprechen, sodass die Nachrichten, die wir heute bekommen, vielleicht ein bisschen freundlicher, ein bisschen optimistischer, zuversichtlicher werden. Und ja, das wäre doch schön, oder? Naja, also das ist ja nicht der einzige Weg, das Grundeinkommen zur Genesung. Es ist aber ein wichtiger Weg, finde ich. Mhm. Und wir müssen das Grundeinkommen auch richtig verstehen, um das als wichtigen Weg dann auch zu transportieren. Ja, ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, dass Grundeinkommen kein Heilmittel ist und vor allem kein Allheilmittel. Ich denke, da würde eine Utopie aufgebaut werden, die irreführend werden. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach der individuelle Beitrag. Der Beitrag, den wir alle dabei leisten müssen, damit ein Grundeinkommen überhaupt zu einer Genesung wird für die Gesellschaft, für die Welt, die Gemeinschaft. Also ich kann mich nicht mehr entziehen beim Grundeinkommen. Was meinst du mit was entziehen? Der Verantwortung? Ich muss meine Verantwortung hochschrauben. Ich muss sie wirklich übersetzen ins Kollektiv. Ja, ich habe erstmal eine eigene Verantwortung. Was mache ich mit meinem Leben? Und dann übersetze ich es ja, wie wirkt das mit den anderen zusammen für die Zukunft? Genau, was Helga schon so gesagt hatte. Sich einfach zur Seite stellen für einen Moment. Bei ihr hat das nicht so lange gedauert, aber wenn wir jetzt ein großes Thema für die Welt anschauen, so wie das Grundeinkommen, dann darf das auch eine längere Weile dauern. Und die ganzen Aktionen, die zurzeit stattfinden, um das Grundeinkommen mit dem Grundeinkommen zusammen, lässt mich doch sehr diese Sendung, die wir hier jetzt nämlich gerade machen, unterstreichen, weil das ist der Genesungsweg. Es werden jedes Jahr mehr Menschen, die das für sich als Genesungsweg anerkannt haben und bemerkt haben und das somit auch weitergeben. Das ist auch so ein Prinzip, denke ich, von vielen Genesungswegen, was wir heute Abend schon ein paar Mal gehört haben, dieses auch an die anderen geben, nicht teilen, sondern an die anderen geben, nicht nur teilen. Mhm. Sodass sie selber darauf aufbauen können, mit uns zusammen weiterzugehen. Ja. Und das gibt einfach den Raum dann dafür, dass ich wirklich in die Tiefe schauen kann bei Ereignissen. Denn natürlich würde ein Grundeinkommen, wenn es jetzt hier nur in Deutschland oder Europa eingeführt würde, würde die Verhältnisse in Afrika natürlich erstmal nicht verändern im ersten Schritt. Aber es würde uns vielleicht einen Raum geben, die Verhältnisse anzuschauen, die da wirken. Wie unser heutiges miteinander umgehen, wie die heutigen Kräfte und Machtverhältnisse dort auch eine intensive Beeinflussung der Lebensverhältnisse hat, sodass Menschen aus ihren Ursprungsregionen fliehen wollen, müssen. Manchmal ist es ja häufig eigentlich kein Wollen, sondern das ist ein Müssen aus existenziellen Gründen. Aber auch wir haben viele existenzielle Gründe, und die uns zum Verhalten letztendlich bewegt. Letztendlich müssen wir ja auch uns so verhalten, dass unsere Existenz täglich gesichert ist. Der Banker muss seine Anlagen verkaufen, das Bauunternehmen muss bauen, so viel es geht. Alle müssen so viel wie möglich tun, um Existenz zu generieren, um Einkommen zu generieren. Und davon das zu reflektieren, und zu schauen, Moment mal, was ist denn eigentlich für uns nachhaltig und sinnvoll? Dafür brauchen wir auch eine existenzielle, unabhängige Absicherung, die uns den Raum gibt. Also ich komme nochmal zurück auf unsere beiden Gesprächspartner. Da wurde auch oft von Geburt gesprochen. Wenn ich natürlich permanent in einer Schwangerschaft bin, das finde ich dann weniger gelungen. Aber dieser Moment des Erkennens, dass hier etwas Neues existiert, in die Welt kommen darf, nenne ich das jetzt mal, das ist für mich ja so eine Art Geburt. Dann lacht der Jürgen. Ja, Geburt ist ein schöner Begriff. Ja, bevor wir dann nachher zu Hinweisen, Tipps und Terminen kommen, werden wir vielleicht nochmal uns so zusammenfassen, was uns so wichtig erschien. Zuvor hören wir das US-amerikanische Duo Hungry Lucy mit dem Song Sunday Smiled. Noch zu den abschließenden Betrachtungen, und von meiner Seite her habe ich gerade so gedacht für mich, als Sabine über die Geburt gesprochen hat, dass eigentlich durch die Genesung wir vielleicht einen Weg finden, dass wirklich der Mensch, die Menschheit geboren werden kann, dass die Menschheit durch ein Grundeinkommen geboren werden kann, die nicht mehr im Existenziellen, also im Animalistischen getrieben ist, sondern die wirklich ihr menschliches Potenzial dann entwickelt und findet. Da werden noch einige Künstler dabei sein, denke ich mal. Und mir fällt jetzt gerade in diesem Moment ein ganz junger Künstler ein. Das ist der Jesper Munk aus München. Den habe ich vor einiger Zeit in der Muffathölle gehört. Und er kam rein auf die Bühne mit seinen Mitspielern und sagte, ach, ist das krank. Was meinte er aber? Er hat das nämlich transformiert. Er meinte nicht krank im Sinne von krank sein, sondern Mai, ist das geil, weil die Halle war knüppeldicke voll und das hatte er, glaube ich, in dem Moment nicht so erwartet. Und das ist so die Transformation, die ich richtig gut finde. So auf einer ganz, ganz winzigen Ebene, und die im Kollektiv ist cool. Also wenn krank eine neue Bedeutung bekommt, so wie geil ja auch eine neue Bedeutung bekommen hat in den letzten Jahrzehnten. Ja, genau. Naja, wir müssen uns jetzt nicht an den Worten festhalten. Aber spannend, ja. Weil ich unbedingt finde, dass wir das künstlerische Element nicht vergessen dürfen in der in dem neuen Bewusstsein. So, dann bleibt uns jetzt nur noch die Zeit langsam für Hinweise, Tipps und Termine, wie üblich hier am Ende der Sendung. Magst du beginnen mit dem ersten? Dann kündige ich mal unser Café an. Das ist wie üblich am ersten Samstag und dieses Mal ist es der 6. Juni von 13 bis 15 Uhr im Ruben Phoenix in der Müllerstraße 56. Dann haben wir ein Treffen der Arbeitsgemeinschaft Paradigmenwandel im nächsten Monat. Diesmal nicht am ersten Mittwoch, sondern am dritten Mittwoch, wegen den Pfingstferien. Und am dritten Mittwoch, den 17. Juni von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Der Ort ist die Nikolaistraße 17 in München, Schwabing. BGE4U trifft sich am 18. Juni, dem Donnerstag von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude, zweiter Stock. Und wie immer im Aushang wird Ihnen gesagt, wo Sie hin dürfen. So, und dann wurden wir auch noch gebeten zur G7-Demo und zu den Aktionen im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel noch hinzuweisen. Und zwar zum einen mal auf die G7-Demo. Die findet statt am 4. Juni, also am Fronleichnam um 14 Uhr. Beginn ist auf dem Karlsplatz Stachus in München. Und dazu die Homepage www.stopp-g7-lmau.info. Andererseits findet auch ein internationalen Gipfel der Alternativen für solidarische, friedliche und ökologische Welt statt. Und das ist am 3. und 4. Juni in München. Den Ort habe ich jetzt nicht, aber wenn Sie weitere Informationen suchen, dann finden Sie die unter www.alternativgipfel.org. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-muenchen.de. So, dann spielt uns jetzt die Abschlussmusik das spanische Musikprojekt Pictures und der Titel heißt Colin Saunders Details. Vorhin habe ich ein bisschen zu lange geschwatzt und das hat man mir mit einem Lächeln quittiert natürlich. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Redaktion im Studio Jürgen Greiner und Sabine Heisner. Gesprächsgäste waren Helga Dörries und Jochen Balzer. Die Technik begleiteten wir mit dem kritischen Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie geben auf unsere Mailadresse radio@bgemuenchen.de. Ja, und die Wiederholung der Sendung, wenn Sie das noch ein bisschen vertiefen wollen und auf sich wirken lassen wollen oder was verpasst haben, können Sie hören auf Lora am kommenden Mittwoch am 3. Juni von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Hier wird nichts verpasst. Unseren nächsten Termin haben wir am 24. Juni 2015. Und jetzt hier auf Lora München um 20 Uhr eine Sendung des Bündnisses gegen Rassismus und Krieg. Viel Spaß damit, schönen Abend Ihnen und danke fürs Zuhören. Und Servus. Tschüss.